1 Live. 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Und 3 Stunden Musik, bei der ich teilweise an einen Titel denken muss, der uns heute auch begegnen wird, von dem britischen Duo Cryptic Minds. Dieser Titel heißt Generation Dub und in der Tat wird es heute eine ganze Reihe von Tracks geben, bei denen sich Dub, Techno, Dubstep auf die ein oder andere Art und Weise kreuzen. Beginnen möchte ich aber mit einer Gruppe aus Estland. Man mag sich darüber streiten, wie sinnvoll es ist, in den 60er und 70er Jahren in Estland aufgenommene Musik heute im Jahre 2009 wieder zu veröffentlichen. Bei dieser Band aber sollte der Streit spätestens aufhören. Die Gruppe heißt Collage, existierte in den 60er und 70er Jahren und was auf einer Länge von 54 Minuten und 20 Sekunden da jetzt als Vermächtnis zusammengetragen worden ist, 54 Minutes 20 Seconds, so heißt das Album. Das ist großartig, mag den ein oder anderen vielleicht an so grazile britische Folk-Pop-Bands wie Belle & Sebastian oder aber auch Stereolab erinnern. Dazu gesellt sich aber in vielen Tracks auch ein ganz feiner Schuss Bossa Nova Musik. Ich spiele von Collage einfach mal einen Titel aus diesem Album, 54 Minutes 20 Seconds. Hier sind 3 Wiener, viele von euch werden sie kennen, mit einem fantastischen neuen Album, We Paint Colors heißt es. Ich rede von den Wax Solutionists. We'll be right back. And now we're ready to listen. Just enjoy listening to it just on our headphones, on our trusty headphones here. So let's just go ahead and do that. I'll show you how to do that right now. 1, 2, 4. Nochmal ein, zwei Sätze vielleicht zu den Wexolutionists. Meine Vermutung, viele könnten sie kennen, also das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Sie kommen aus Wien, sie sind ein Trio. Sie veröffentlichen nun schon seit einer ganzen Reihe von Jahren Platten, die in unterschiedlicher Form zumeist im Genre Hip-Hop angesiedelt sind. Das können sehr authentische, diepe Tracks sein, vokalisiert mit Raps also, oder aber auch schöne melodische Instrumentaltracks. Auf dem neuen Album We T-Pain, Colors, begegnet uns da ein ganzer Strauß mit Tracks, die zum Teil in diese wonky, verspielte Richtung gehen, wie ich eben einen gespielt habe. Es gibt prominente Gäste, zu nennen wäre zum Beispiel unser Mann DJ Vadim, aber es gibt auch Rapper hier, die für den richtigen Reimflow sorgen, Hezekiah und eine ganze Reihe Leute mehr. Es lohnt sich wirklich, dieses Album der Waxolutionists mal zu checken, wenn ihr die Gelegenheit habt. Und gerade verklungen ist ein Mann, der traditionell am Rand arbeitet, aber nie außer Rand und Band dabei gerät. Die Rede ist von Robert Koch aus Berlin, den ich sehr, sehr schätze. Einmal mit seiner Arbeit als Kopf von Jacuzzi. Jetzt hat er sein Soloalbum vorgelegt, wo er, sagen wir auch mal so, Leftfield, Hip-Hop-mäßig agiert. Sehr viel Bass, technoide Spuren hier und da. Der Titel Memories, den ich gerade gespielt habe, mit einem überragenden Chorus, wenn man so will, wo die ganze Sache so eine leichte R&B-Rhythmik bekommt, finde ich überragend. Death Star Droid ist das Album, das Robert Koch jetzt in diesen Tagen vorgelegt hat. So, jetzt kann ich aber sagen, die meisten von uns werden wissen, dass es in der Politik immer wieder Leute gibt, die Lösungen anbieten, die vermeintlich sich schriftlich auf einem Bierdeckel fixieren lassen. Meines Wissens hat das noch nie so richtig funktioniert, jedenfalls noch nie so gut, wie es musikalisch auf dem neuen Album, dem Debütalbum des Schotten aus Glasgow kommt, er Hudson Mohawk, funktioniert. Dieses Album heißt Butter, ich habe es nun schon verdammt oft gespielt in den letzten Wochen und Monaten, will damit natürlich fortfahren mit den Lasso-Würfen gewissermaßen, die Hudson Mohawk bisweilen tief in die Geschichte sausen lässt und wo er umfangreiche, komplexe Themen aufgreift und sie verdichten kann, teilweise auf eine Länge von 1,5 Minuten. Ich habe schon mal anklingen lassen, dass mich als älteren Erdenbürger einige Tracks auf diesem Hudson Mohawk Album Butter an die Hochzeit der sogenannten Fusion-Musik erinnert, wo also Jazz, Rock, Orchestrales, Spirituelles miteinander verbunden wurde. Und dabei muss ich immer wieder an den Ausnahmegitarristen John McLaughlin und sein 70er Jahre Mahavishnu Orchestra denken. Zum Beispiel, wenn ich direkt den Opener von Hudson Mohawk höre, der ironischerweise sogar noch mit Shower Melody betitelt ist, was ich mal so frei übersetzen würde, als eine Melodie, die ihm unter der Dusche eingefallen ist, das kann eigentlich gar nicht wahr sein. Shower Melody, hier ist Hudson Mohawk. We'll be right back. Somebody should have told your ass so. 1 live. 4. Okay, es wäre vor einigen Minuten geradezu sittenwidrig gewesen, nach Hudson Mohawk dann nicht tatsächlich John McLaughlin gemeinsam mit seinem Mahavishnu Orchestra ins Spiel zu bringen. Aus den 70er Jahren Musik aus dem Album Apocalypse, das damals erschienen ist, in Zusammenhang mit Verstärkung des London Symphony Orchestras. Danach habe ich ein kurzes Piece gespielt aus dem neuen Album des Berliner Dub-Maestros Daniel Meteo. Dieses Album heißt Working Class Signals, war der kurze Track, den ich einfach mal eingeflochten habe, um direkt daran anzuschließen, einen Typ aus Manchester, den ich allen, die gerade hier zuhören, wirklich wärmstens ans Herz legen möchte. Der Typ heißt Trust Me und veranstaltet auf seinem neuen Album In The Raid, das in wenigen Tagen erscheinen wird, ein handfestes, intensives Theater, das in vielen Momenten an die besten Zeiten von For Hero, von King Britt erinnert, mit schwindelig machenden Beats und Synthesizer-Sounds, wie wir das gerade gehört haben, mit interessanten, guten Stimmen, unter anderem der von Am Fiddler oder Piranha Head, der eben zu hören war. Auch Discoides, Elektroides kommt hier vor bei Trust Me, der sich international auch größter Beliebtheit erfreut. Er selber kommt, ich habe es glaube ich gesagt, aus Manchester. In The Raid heißt sein neues Album. Wir machen weiter mit Scuba. Thank you.

See you mess around what you've done. 1-3-4. Ich habe eine ganze Reihe von Tracks in einer Linie gespielt und will gerne das Pferd nochmal von vorne aufzäumen. Scuba hatte ich stichwortartig gesagt. Scuba kommt eigentlich aus London, ist Chef des Dubstep-Labels Hot Flush, das aber nicht ganz so extrem wie das in den letzten Wochen immer mal erwähnte Hyperdub-Label durchaus in den vergangenen Jahren seine eigenen Wege gegangen ist. Nicht zuletzt dadurch, dass es Paul Rose, also Scuba, den Chef selbst, mittlerweile nach Berlin gezogen hat und er seit einiger Zeit eine Symbiose sucht und meiner Ansicht nach auch wirklich hervorragend findet zwischen Dubstep London, eben Bassmusik, und Techno, Dub Techno Berlin. Das merkt man sehr, sehr stark auf seiner aktuellen EP mit 5 hochinteressanten Tracks, die teilweise wirklich richtig gut tanzbar sind, wie man ja überhaupt sagen muss, dass Dubstep in diesem Jahr einen sehr interessanten Schwenk in Richtung gerade Beats, Techno Beats gemacht hat. A-Sonic EP, so heißt diese 5-Track-Geschichte von Scuba, aus der ich den Titeltrack gespielt habe. Und weil der so schön mit so prickelnden Sounds aufhörte, habe ich mir gedacht, es kann nicht die schlechteste Idee sein, den Franzosen Debrue direkt anzuschließen mit einem Titel, meinem Lieblingstitel, aus seiner EP Let's Post-Funk. Meine geliebte Susanne hatte zuletzt Geburtstag und als ich mich auf den Weg machte, ihr einige Geschenke zu kaufen, dies und jenes, den schönsten Strauß Rosen unter anderem, den ich hier im Sektor erwischen konnte, da hatte ich zusätzlich am Ende noch die Idee, ihr eine CD mit Liedern aufzunehmen, die ich ihr dann auch gab und ihr sagte, die kannst du ja mal im Auto hören, wenn du irgendwie unterwegs bist. Dann kam sie 1-2 Tage später völlig irritiert zu mir zurück und sagte, hör mal, da ist ja immer nur dasselbe Lied drauf, nämlich Debrue, das, was wir eben gehört haben. Und ich sagte zu ihr, ja, da musst du nicht ständig rumzippen, es gibt im Moment nichts Besseres, also habe ich dir das 15 Mal in einer Linie aufgenommen. So ein bisschen war sie zunächst irritiert, aber jetzt habe ich sie doch mehrfach dabei erwischt, dass sie diese CD von vorne bis hinten hört. Debrue. Danach habe ich You'll Never Walk Alone gespielt, in der authentischsten Version, nämlich dem Chor von der Anfield Road vom FC Liverpool. Und dann ein kleiner Rückgriff auf Vashti Bunyan, die bereits in den 60er Jahren Musik gemacht hat, weit vor meiner Zeit. Damals habe ich mich noch nicht so stark für Musik interessiert, mehr für Fußball. Und meine Vorbilder waren damals Torhüter wie Hans Tilkowski oder Hans Wolter. Vashti Bunyan, Look Aftering ist ein Album, das vor 3 Jahren etwa erschien auf dem Fat Cat Label, mit dem sie eine Art von vielbeachteten Comeback gefeiert hat. Und gerade verklungen das neue Album von William Fitzsimmons, dem amerikanischen ehemaligen Psychotherapeuten, den ich sehr, sehr schätze, obwohl sein neues Album etwas anders geraten ist als das mit sehr ausholenden Tracks bestückte Debütalbum The Sparrow and the Crow. Daraus habe ich hier gerade Musik gespielt und schau mal ganz kurz auf die Uhr. Wir können noch einen Titel spielen. Die Walkabouts aus Seattle waren immer die etwas andere Band, jahrelang auf dem Sub Pop Label. Sie gingen keinem Grunge nach, sondern intonierten eine Art von Folkmusik, die eine merkwürdige Melancholie, Sentimentalität ausströmte. Ich habe das immer Plusquamperfekt-Songs genannt, also Songs, die in irgendeiner traurigen Vergangenheit angesiedelt schienen, Songs, an denen man nichts mehr zu ändern glaubte. Das war festgezurrt, das war schicksalhafte Drama, das war in der Vergangenheit, das musste so stehen bleiben. Ich weiß nicht, das war so eine verrückte Idee von mir. Jetzt existiert die Band mit vielen Auf und Abs und Trennungen der beiden Hauptköpfe, die ja auch privat zusammen waren, Chris und Carla, immer noch auf eine Art, und Got No Chains würdigt 25 Jahre Walkabouts auf zwei CDs. Einmal gibt es Originalsongs der Walkabouts und dann interessante Coverversionen, unter anderem eine von Steve Wynn und seiner Lebenspartnerin, der großartigen wie auch bildhübschen, wer sie mal gesehen hat, wird das bestätigen, Schlagzeugerin Linda Pittman, die hier im Übrigen auch singt. Der Song im Original von den Walkabouts heißt Jack Candy. Mit Peter Neuhaus um 23 Uhr. Zehntausende verabschieden sich von Robert Enke. SPD-Chef Gabriel will Vermögenssteuer für Millionäre und das Wetter morgen eher nass. Im Stadion von Hannover 96 haben fast 40.000 Menschen Abschied genommen von Nationaltorwart Robert Enke. Es war die größte Trauerfeier in der deutschen Sportgeschichte. DFB-Chef Zwanziger warnte in seiner Trauerrede vor zu großem Druck im Leistungssport. Fußball kann ein starkes Stück Leben sein, wenn wir nicht nur wie Besessene in der Höchstleistungen herjagen. Wir dürfen uns anstrengen, ja, aber nicht um jeden Preis. Am Nachmittag wurde Enke im Kreis seiner Familie beigesetzt. Der Nationaltorwart hatte sich am Dienstag wegen seiner Depressionen das Leben genommen. SPD-Chef Gabriel hat die Pläne seiner Partei zu einer Vermögenssteuer näher erklärt. Dem Berliner Tagesspiegel sagte er, dass die Abgabe nur für Millionäre gelten soll. Der SPD-Parteitag in Dresden hatte sich für eine Vermögenssteuer ausgesprochen. Die Partei stellte sich nach der Wahlniederlage auch personell neu auf. Unter anderem wurde die komplette SPD-Führung neu gewählt, mit Parteichef Gabriel an der Spitze. Umweltschützer haben bestürzt auf den Rückschlag für ein neues Klimaschutzabkommen reagiert. Ein Sprecher des WWF befürchtet sehr ernste Konsequenzen für das Klima. Hintergrund ist eine Erklärung der Pazifikstaaten, zu denen auch die USA und China gehören. Sie hatten bei ihrem Treffen in Singapur konkreten Klimaschutzzielen eine Absage erteilt. Dadurch ist es unwahrscheinlich, dass beim UNO-Klimagipfel im kommenden Monat in Kopenhagen ein neues Klimaabkommen zustande kommt. Das Bundesverkehrsministerium sieht in der neuen niederländischen Kfz-Steuer kein Vorbild. Die Regelung beinhalte eine Pkw-Maut und die stehe in Deutschland nicht auf der Tagesordnung. In den Niederlanden wird die Kfz-Steuer komplett umgestellt. Autofahrer sollen pro gefahrenen Kilometer im Schnitt 3 Cent zahlen. Je nach Tageszeit oder Größe des Autos liegt die Gebühr auch höher. Dadurch soll es deutlich weniger Staus im Berufsverkehr geben. 1 Live. Sektorwetter. In der Nacht ist es meistens trocken, morgen ziehen dann wieder dichte Wolken heran und es regnet zum Teil länger und auch mal kräftig. Die Höchstwerte in Remscheid 13 Grad, in Mahl und Soest 14. Auch am Dienstag gibt es dann viel Regen bei Werten um 12 Grad. Stauschau. Mit einer Meldung von der A1 Köln in Richtung Dortmund zwischen Volmarstein und Hagen West nach einem Unfall. 2 Kilometer stockender Verkehr, da ist nur eine Spur frei. Live. Ich entsinne mich noch mal kurz der Worte oder einiger zumindest, die ich zu Beginn der heutigen Show verloren habe. Generation Dub. Ich wollte eine ganze Reihe von Titeln spielen, die auf die eine oder andere Weise mit diesem Genre verknüpft sind. John Selway und Dave Turoff würde ich mit ihrem Titel Laying Low dazu zählen, den ich hier schon mal direkt einfahre, kommt aus ihrer aktuellen EP Jazz Hands. Danach ein junger Kerl aus Schwaben, André Noller, ist 22 Jahre alt, hat viel in Indie-Bands Gitarre gespielt, bevor er durch die Mutter eines Freundes auf Hausmusik gestoßen ist. Und wie sich das bei ihm ausnimmt, das werden wir im Anschluss hören mit Musik aus seiner EP Socks on the Rocks. Der besagte André Noller nennt sich als Künstler Sox Landschall. Das hätte ich dazu sagen sollen. Jetzt sage ich, Sox on the Rocks ist eine 5-Track-EP, von der, ich will ehrlich sein, mir 4 Tracks überhaupt nichts sagen. Vielleicht habe ich die auch zu sehr durch die Sonntagabendbrille gehört. Aber dieser Titel hier mit dem kaum auszusprechenden Namen Luxobite möglicherweise, der gefällt mir ausgesprochen gut. Hot Flush, das Londoner Label um den in Berlin lebenden Paul Rose, hatte ich erwähnt. Auch Musik von ihm, Paul Rose alias Kuba, gespielt. Aber den allerneuesten Hot Flush Schlag, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Der rollt jetzt an in Form des Künstlers Saya, der noch in London lebt und jetzt eine 3-Track-EP veröffentlicht mit dem Titelstück Raw. Thank you.

heads of the family now. Bitter memories still haunt. Deadly weapons, like shells are not the only danger. We should be right, but we should again. Vermin of friends, soldiers of fortune. We should be right, but we should again. Live hier. Ich sage in wenigen Minuten mal, wo wir hier gerade sind. Lass noch ein bisschen laufen, okay? Thank you. 4. Über diesen Künstler weiß ich offen gestanden wirklich gar nichts. Idioma nennt er sich oder Idioma. Landscapes ist seine oder ihre Debüt-EP. Daraus hören wir den Titeltrack im Tim Paris Remix. Und dieser Tim Paris kommt aus London und hat schon seit einer ganzen Reihe von Jahren, ich schätze seit 7-8 Jahren, das Label Simple Records, auf dem dieser Track auch erscheint. Flockige House-Tunes, manchmal durchaus so ein bisschen opulent, sind eigentlich das Trademark des Labels hier im Tim Paris Remix. Es gibt zusätzlich noch einen von Shit Robot, kommt auch so ein kleiner Schuss Elektro rein. Ich finde die Nummer in dieser Version ganz fantastisch. Davor habe ich einen Rückschritt gemacht in die 80er Jahre zu der Sentimental Wave Band aus Belgien kommend Minimal Compact Deadly Weapons. Die Vorlage dazu gab mir eine Band aus Frankreich, die dreiköpfige Formation Birdie Nam Nam, die am früheren Abend hier bei 1 Live auch schon im Plan B heute vorgestellt worden ist mit ihrem Album Manual for Successful Rioting. Da tue ich mich jetzt aber richtig schwer. Die Birdie Nam Nam sind derzeit auf Tour mit den italienischen Elektro-Hooligans Krukas. Ihr Album hier, das von Birdie Nam Nam, gefällt mir ausgesprochen gut. Wir kommen zu einem, ich sag mal, auch hier das Label dabei, zu einem New Yorker Label, das mir in diesem Jahr nachhaltig aufgefallen ist, Wolf and Lamp. Diese beiden, die sich Wolf and Lamp eben nennen, haben angefangen als Digital-Only-Label mit Techno-Releases. Die beiden führen ihr Label von Brooklyn, New York aus, sind aber in den letzten Jahren auch auf eher hausige, diepe Tunes übergeschwenkt und veröffentlichen jetzt als Various Artists, also verschiedene Artists, die Significant Others 2 EP mit einem der Labelmacher Seth, nämlich zusammen mit Beckford. Hier ist der Titel Forget the World, ein wunderschöner Gospelhaus. Wir werden das gleich noch in aller Deutlichkeit spüren. Can you feel your spirit rising? Can you feel your spirit rising? Can you feel your spirit rising? Come with me tonight, now, love. We can share a dream come true. I got everything I need tonight. Forget the world around us, merge into one energy, wrapped inside our own vibration, of endless possibilities. Was far from you, my dear. was infinite. Even the sun was dark. I remember that you blew me. Booth and at Gold, it's a park. Park. Park. Park. Park. Park. A little bit of E, a little bit of C, a little bit of M, a little bit of K. Three, three. at the end it wasn't me. Hier, die beiden Briten Will Saul und Tam Cooper mit einem Release, der einige Wochen schon zurückliegt, Teddy's Back, der mir aber in Zusammenhang mit dem eben gehörten Titel in die Hände fiel und sehr gut brauchbar schien. Übrigens ist Teddy's Back von Will Saul und Tam Cooper auf dem Label erschienen, das ich eben in Zusammenhang mit Tim Paris erwähnte, dem britischen Label Simple Records nämlich. A little bit of E. A little bit of you. Das füge ich noch hinzu. Eine neuere Aufnahme der beiden, Will Saul und Tam Cooper, featured die amerikanische Sängerin Ursula Rucker. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zu den Infos gleich, dann geht's weiter mit 1 Live 4. Hier kommt Herb LF zusammen mit Elina Monova. Set me free. We'll be right back. Seit Beginn der Show habe ich gelegentlich mal ein Schlagwort hier mit mir herumgeschleppt, das mir auf einige Titel der heutigen Show ganz gut zu passen scheint. Generation Dub. Ein solcher Titel, Generation Dub, findet sich, was rede ich jetzt so ein bisschen konfus hier, entschuldigt bitte, auf dem Album des britischen Duos Cryptic Minds. Mit den beiden verhält es sich sehr interessant, denn die Cryptic Minds haben sich ihre ersten Meriten im Grunde als Drum and Bass Artists verdient und liefern jetzt ein Album ab, das nur noch echohaft an Drum and Bass erinnert, da aber, also wenn es dazu kommt, sehr interessant, es gibt sehr entschlackte Tracks. Einer hat mich auf famose Art und Weise zum Beispiel an frühe Werke des Drum and Bass Künstlers Fotek erinnert. Ansonsten regiert hier Dubstep, und wenn auch die beiden gewissermaßen auf den fahrenden Zug aufspringen und das von den Titanen, von denen die schon länger dabei sind, gemeinhin nicht gern gesehen wird, so haben sich die Cryptic Minds doch innerhalb kürzester Zeit eine Masse an Respekt erarbeiten können in der Szene. One of Us heißt ihr Album, das von den Cryptic Minds, aus dem ich jetzt nicht den Generation Dub spielen möchte, der sei immerhin erwähnt, sondern einen Titel, der mir hier und jetzt besser in den Kram passt, der heißt Organic. Thank you. I love my flow. You won't light just living. Say your love open any door. So thanks and praise is what you are giving. Thank you.

4, dreimal Lovely Dubstep hier im Hintergrund, eine wunderschöne Hausnummer. Ich leg noch eine Nummer dran und sage dann, was wir im Einzelnen gehört haben. 1 Live 4. Ich habe das hier gerade mal etwas buchhalterisch durchgerechnet und bin auf 5 Tracks gekommen, die ich hier in einer Linie gespielt habe, die aber nochmal zu benennen und vielleicht auch in aller Kürze zu beschreiben nicht allzu schwer fallen sollte. Die Cryptic Minds hatte ich angekündigt. Danach habe ich jemanden gespielt, der in den letzten 12 Monaten wirklich mit zahlreichen Tracks um die Ecke gekommen ist, ein Brite namens Synchro. Übrigens hat mir jemand aus der Hörerschaft erstmals diesen Namen genannt und damit auch empfohlen. Und nach dieser Namensnennung prasselten die Tracks geradezu auf mich ein. Ich hatte Synchro am Anfang so ein bisschen im Verdacht, dass er zu den zahlreichen Epigonen zählt, die mit knisternden Geräuschen und weiträumigen, leicht verschleierten Sounds so ein bisschen sich in der Spur des britischen Produzenten Burial befinden. Dieses Urteil lässt sich aber mittlerweile überhaupt nicht mehr aufrechterhalten. Zu unterschiedlich sind die Stile, denen Synchro innerhalb des Genres Dubstep, sagen wir ruhig mal, nachgeht. Darunter sind sehr kräftige, noisige Rave-Stücke, aber auch sehr elegant geschnittene Two-Step-Geschichten. Viele Tracks haben durchaus die Sentimentalität, die man auch den Burial-Tracks unterstellen kann, sei es drum. Eben habe ich einen brandneuen Titel von ihm gespielt, der mit fanfarenartigen Hörnern begann, und wer Lust hatte, konnte da Cypress Hill, UK Apache oder vielleicht sogar auch den alten ertrunkenen Rolling Stone Brian Jones erinnern, der nach meiner Erinnerung auch mal so ein hochinteressantes Album mit marokkanischen Flötisten veröffentlicht hat. Das wollte ich heute sogar mitbringen, habe das aber offen gestanden nicht mehr bei mir finden können. Ich hoffe, dass es in irgendeiner Ecke sich doch noch herumtreibt. Synchro mit dem bezeichnenden Titel Horns natürlich. Danach kam das schwedische Duo El Wiz mit einem wunderschönen Reggae-Stepper Fight No More. Die Stimme gehörte einem Mann namens Don Goliath, möglicherweise auch ein Schwede. Ich musste unwillkürlich an das Loop-Tube-Label der schwedischen Hip-Hop-Gruppe David vs. Goliath denken, möglicherweise einer aus der Loop Troop Crew, aber das lasse ich als Fragezeichen hier einfach stehen. Und dann, wie soll ich diesen wunderschönen dritten Dubstep-Titel beschreiben von Data, der auf dem Flaggschiff, Mutterschiff in Sachen Dubstep, nämlich Tempa, auf diesem Label erschienen ist. Data mit Doors of Perception. Ein Titel, den ich so wunderschön finde, der mich leicht und schwer zugleich macht, so widersprüchlich diese Beschreibung vielleicht klingen mag. Genauso ergeht es mir bei diesem Titel, den ich jetzt auch dann schon zum zweiten Mal hier gespielt habe. Data, Doors of Perception, innerhalb der Diskografie von Tempa, die mittlerweile knapp 50 Zwölfer erreicht hat in all den Jahren, muss man dazu sagen. Da wird also nicht wahllos rausgeworfen. Ist das für mich eine der wirklich schönsten Nummern, die Tempa jemals rausgebracht hat. Die Tempa 044. Für die Freaks unter euch, die da mit den entsprechenden Katalognummern gerne mal weiter forschen möchten. Danach habe ich Hyperdub ins Spiel gebracht mit der versöhnlichsten Nummer, die dieses Label in seiner fünfjährigen Geschichte vielleicht je veröffentlicht hat. Ein ganz neuer Titel auf dem Hyperdub-Label, der sich auch nicht auf der Hyperdub-Compilation-Box befindet. Der Titel stammt von Darkstar und ist im Original, welches ich nicht gespielt habe, ein unfassbar schönes, charmantes, ein schöner, charmanter Mix aus Elektropop, Garage und Dubstep, so müsste man vielleicht sagen, der mich entfernt an die Elektrohymne von Affi zum Beispiel erinnert hat, Pop the Clock. Wenn ich hier die Rückseite gespielt habe, die House-Version, die der Detroit-House-Produzent Kylie Hall angestellt hat, dann, weil diese Version aus meiner Sicht auf Augenhöhe absolut mit dem Original sich befindet. Darkstar mit dem Titel 80s Girl is a Computer. Und abschließend haben wir gehört eine DJ-Produzentin aus München, deren Album es mir auch zumindest über weite Strecken angetan hat. Die Frau heißt Theodor, D-O-R, und Die Faser ist ihr Album soeben erschienen. Die Titel, da geht es sehr um Stofflichkeiten, das hört man den Tracks auch an, Samt, Pailletten, Wildseide, Cotton, das sind so die Titel, die Theodor ihren Tracks gegeben hat. Da gibt es viel feines Klingen und Scheppern und Klirren. Ich habe in meinem Leben verschiedentlich in der Nähe von Segelhäfen übernächtigt. wahlweise in Pensionen oder aber in den Dünen. Und diese Geräusche, die der Wind macht, wenn er so durch die Stahlseile der Boote geht, sich an den Masten reibt, so dieses ganz leichte Klirren. Das ist so ein Sound, der hat sich dermaßen in meinem Kopf eingebrannt und den habe ich direkt wieder abgerufen, mehrfach sogar, als ich dieses Album von Theodore gehört habe, die im Übrigen eine sehr gute Freundin von Gabriel Ananda ist, aus Köln, und von ihm auch in einem Track Samples benutzt hat. So viel mal zu den gerade gehörten Tracks. Und ich habe während der langen Zeit, wo diese Musik lief, mir überlegt, dass wir mit Synchro durchaus nochmal weitermachen könnten mit einer Maxi, die jetzt 4-5 Wochen alt ist. Wie gesagt, er haut kräftig raus. Wasting Time ist ein wunderschöner New Garage Track, wenn man so will. Ich bringe also Synchro hier erneut ins Spiel und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. We'll be right back. 1Live hier, eben gehört Synchro, Wasting Time. Hier im Hintergrund, der Mann heißt Kevin Gorman und veröffentlicht jetzt seine Microwave 12 EP mit interessanten Mixen von unter anderem dem hochgelobten Belgier, er kommt aus Flandern, Peter van Heusen, der vor wenigen Tagen noch im Berliner Innenclub Tresor zum Beispiel aufgelegt hat und hier wirklich einen ganz interessanten Remix anfertigt, der fast als so eine Art Techno-Stepper daherkommt. Kevin Gorman mit Cyclic im Peter van Heusen Remix. Ich entsinne mich, dass ich zu Beginn der Show einen Track der estischen Band Collage gespielt hatte und dann auch mich an einer Collage im wahrsten Sinne des Wortes versuchte, indem ich einen neuen Track des Hudson Mohawk Albums kollidieren ließ mit einem älteren des Ausnahmegitarristen John McLaughlin und seinem Mahavishnu Orchestra. Eine ähnliche Collage will ich ein weiteres Mal wagen und erneut steht Hudson Mohawk da gewissermaßen im Mittelpunkt, mit dem ich hier mal einfach beginne. SR4, das Ende dieser Show kommt als echte Freakshow. Wir haben gerade Frank Zappa gehört aus dem Jahr 1970, Hot Rats, sein damaliges Album. Davor Hudson Mohawk, der es versteht, auf engstem Raum die aberwitzigsten Assoziationen zu wecken. Unfassbar. Butter, sein Album. Ich habe genau da angesetzt, wo ich eben aufgehört hatte, um Zappa gewissermaßen reinzuschneiden. Möchte mich hier bei dir und euch bedanken für deine eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute für die anstehende Woche. Mein Name ist Klaus Viehl. Bis dahin, ciao.